WDR 5 Doc 5, das Feature. Gehirnforscher nämlich haben erforscht, dass jeder Mensch genetisch akzentuiert ist auf eines der drei Gehirnteile, nämlich Stammhirn, Zwischenhirn, Großhirn. Dozent Dr. Hartmut Radl, Personalberater, Coach und Astrologe, sitzt vor einem Dutzend Beschäftigten der Biobranche. Das Seminar mit dem Titel Biostruktur, gekonnt kommunizieren, gekonnt verkaufen, verspricht Basis für Kundenbindung und Mitarbeiterführung. Und daraus ergeben sich die Bedürfnisse und die Verhaltensmuster. Welche Fähigkeiten zu einer sozialen Kompetenz, zu einer Teamfähigkeit? Die Verkaufsmethode ist in allen Bioläden einsetzbar. Die Firma Weiling aus Coesfeld, einer der ältesten Bio-Großhändler Deutschlands, bietet das Seminar an. Aus diesen Hirnaktivitäten. Und die Situation betrachte ich so, dass der Konsument davon ausgeht, dass er mit einem Bioprodukt eigentlich ein rundum gutes Produkt und ethisch korrektes Produkt kauft. Und es ist unsere Aufgabe, jetzt dafür zu sorgen, dass diese Erwartung tatsächlich auch der Wahrheit entspricht. Dr. Alexander Gerber, Agraringenieur und Geschäftsführer des Bundes der ökologischen Lebensmittelwirtschaft, dem Spitzenverband der Biobranche. Denn man gibt sich eventuell ein Bio-Mäntelchen oder ein Mäntelchen, gut Mensch zu sein. Und wenn man hinter die Kulissen schaut, ist es vielleicht gar nicht so. Es gibt insbesondere in der Biobranche kaum tarifgebundene Unternehmen. Franz Josef Möllenberg, Vorsitzender der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten über die Biobranche. Zum Alltag gehören untertarifliche Bezahlung von bis zu 30%, unbezahlte Überstunden, Druck von Vorgesetzten, Teilzeitverträge, keine Betriebsräte und wenig Mitbestimmung. Grüner Profit. Die Biobranche zwischen Alternativrevolte und Dumpingkapitalismus. Ein Feature von Peter Kessen. Den Kunden ist ja artgerechte Haltung, zum Beispiel bei unserer Metzgerei, sehr wichtig. Ne? Aber wie ist das mit der artgerechten Haltung des Personals? Das steht nicht unbedingt an erster Stelle. Ne? Also bei uns steht es an erster Stelle. Raul Schäfer-Gröbel, Inhaber des Bioladens Momo in Bonn, dem ältesten im Rheinland. Der Laden entwickelte sich vom linksalternativen Projekt mit 40 Quadratmetern zu einem Bio-Supermarkt mit 500 Quadratmetern Verkaufsfläche. Naja, in den Anfängen waren das sehr häufig Alternativläden von jungen Leuten geführt, die eben etwas anderes ausprobieren wollten. Professor Ulrich Hamm, Agrarökonom, Uni Kassel. Alternativ wollen die Momos auch heute noch sein. Darum geht die Wanduhr im Geschäft verkehrt herum. Die Zeiger drehen sich links herum. Und der lange Weg, der vor uns liegt, führt Schritt für Schritt ins Paradies. Der Umsatz in Deutschland mit Bioprodukten stieg 2012 um 6% auf 7,04 Milliarden Euro. Wir reden hier über Kultur, über bürgerliche Kultur, über Subkultur. Es gibt ein Arsenal von Atomwaffen, das die Welt mehrere Male vernichten kann. Es hatte ein Mann einen Esel, der schon lange Jahre die Säcke unverdrossen zur Mühle getragen hatte, lief fort und machte sich auf den Weg. Kennst du das Land? Kennst du das Land, wo gebratene Hühner fliegen? Uns langt jetzt hier. Der Winter ist uns zu trist, der Frühling zu verseucht und im Sommer ersticken wir hier. Einladung zum Berliner Tunix-Festival im Februar 1979, das die Alternativszene in Deutschland aufblühen ließ. Uns stinkt schon lange der Mief aus den Amtsstuben, den Reaktoren und Fabriken, von den Stadtautobahnen. Die Maulkörbe schmecken uns nicht mehr und auch nicht mehr die plastikverschnürte Wurst. Ich hatte viele Träume. Und jetzt bin ich wach. Wenn wir suchen. Aber mein Bester, antwortete der Agent und zog die Augenbrauen hoch. Sie werden doch wissen, wie man Zeit spart. Sie müssen zum Beispiel einfach schneller arbeiten und alles Überflüssige weglassen. Statt einer halben Stunde widmen Sie sich einem Kunden nur noch eine Viertelstunde. Sie vermeiden zeitraubende Unterhaltungen. Ich empfehle Ihnen übrigens ganz nebenbei, eine große, gut gehende Uhr in Ihren Laden zu hängen, damit Sie die Arbeit Ihres Lehrjungen genau kontrollieren können. In Michael Endes Märchenroman Momo, erschienen im Jahr 1973, stehlen die sogenannten grauen Herren den Menschen die Zeit, damit alle noch härter arbeiten. Das kleine Mädchen Momo kämpft erfolgreich gegen die Zeiträuber, um eine menschliche Zeit zurückzuerobern. Denn Zeit ist Leben und das Leben wohnt im Herzen. Der älteste noch bestehende Bioladen im Rheinland hat sich nach dieser kleinen Romanheldin benannt. Momo, gegründet 1983 in Bonn-Beuel. Der Inhaber Raul Schäfer-Gröbel nennt sich immer noch Momo Raul. Ja, sowohl hier in Bonn als vorher in Köln. Die alten Läden gibt es alle nicht mehr. Die sind alle verdrängt worden von den Filialisten, fast alle. Und so gibt es in Bonn auch im Prinzip nur noch uns, die wir übrig sind. Und die Aufgabe des Zwischenhirns, also auch Ihres Zwischenhirns, ist Selbstbehauptung. Selbstbehauptung entstand im Zwischenhirn aus dieser genetischen Entwicklung heraus, also aus der Fressgesellschaft der Reptilien, die Stammhirn betont waren, wird eine Jagdgesellschaft. Bist du ein Kämpfer? Bist du ein Flüchter? Bist du mein Freund? Bist du mein Feind? Das Fachmagazin Bio-Welt hat Ende 2012 die Bioläden in Deutschland untersucht. Es sind insgesamt rund 2170 Geschäfte. Rund 60% der Läden laufen als Filialen von Bio-Supermarktketten. Selbstständige Kaufleute betreiben rund 40% der Geschäfte. Bis auf die Bioladenketten Dens Biomarkt, Alnatura und Basic sind alle Unternehmen bisher erst regional vertreten. Unsere Tarifverträge im Einzelhandel besonders sind ja Kompromisse bereits. Ulrich Dalibor, Bundesfachgruppenleiter Einzelhandel bei der Gewerkschaft Verdi. Das ist ja nicht von Verdi festgelegt, sondern das ist ein Kompromiss, der am Verhandlungstisch erstritten wurde über viele Jahre. Und Arbeitgeber und Gewerkschaften haben diesen Tarifvertrag unterschrieben. Und das ist an sich Mindestbedingung. Und wer von Mindestbedingung nach unten abweicht, muss sich natürlich fragen lassen, wie weit es her ist mit seiner ethischen Auffassung, mit seinem ethischen Standpunkt. Jetzt müssen wir streiten, keiner weiß wie lang, ja für ein Leben ohne Zwang. Jetzt müssen wir streiten, keiner weiß wie lang, ja für ein Leben ohne Zwang. Zu wenig Geld, immer mehr Leistung, immer mehr Druck von oben. Das hält auf Dauer niemand aus. Die Gewerkschaft Verdi nimmt diese Beschwerden von Mitarbeitern der Bio-Supermarktkette Bio Company ernst. Zunächst schrieben die Beschäftigten der Gewerkschaft einen anonymen Brief. Dann gelang es der Gewerkschaft, Kontakt aufzunehmen. Auch heute noch wollen sich die Betroffenen aus Angst nicht mit vollem Namen äußern. Eine Kopie des Briefes liegt dem WDR vor. Aber es ist mittlerweile so weit, dass schon gegen gesetzliche Bestimmungen verstoßen wird. Zum Beispiel hatten einige Kollegen aus Filialen das Vergnügen, nach ihrem Dienst zur Inventur anzutreten und überschritten dadurch weit die gesetzlichen Bestimmungen von 10 Stunden. Die Filiale, aus der wir sind, ist so unterbesetzt, dass zum Teil eine Person für 3 Personen arbeiten muss und vieles auf der Strecke bleibt. Das ist ja eigentlich nur die Spitze vom Eisberg, wenn wir mal die Bezahlung ansprechen. Das ist doch wohl ein Hohn. Wir bekommen zum Teil genauso viel wie ein ALG-2-Empfänger. Und rackern dafür Vollzeit. Dumpinglöhne, zu viel Arbeit und Verstöße gegen Arbeitsschutzgesetze. Zu diesen Vorwürfen äußert sich Georg Kaiser, der Chef der Bio-Kompanie. Mir war wichtig, diesen Gehaltseinstieg möglichst schnell hochzubringen, damit wir da von diesem Hartz-IV-Niveau wegkommen. Damit wir da sagen, okay, das ist ein signifikanter Abstand. Georg Kaiser, Chef der Kette Bio-Kompanie mit Filialen in Berlin, Dresden und Hamburg, bestätigt das niedrige Gehaltsniveau. Der anonyme Brief der Beschäftigten traf im Januar 2011 bei Verdi Berlin ein. Im Interview spricht der Bio-Company-Chef von einem Gehaltsanstieg der unteren Löhne um 20%. Der Einstiegslohn bei der Bio-Company betrage nun rund 1.550 Euro brutto. Wir haben auch Gewinne gemacht in den letzten Jahren, signifikant kann man das jetzt nicht nennen. Die Berliner Bio Company hat im Jahr 2012 einen Umsatz von 80,5 Millionen Euro erzielt. Gegenüber 62 Millionen Euro in 2011 entspricht dies einer Steigerung von 29,8%. Laut der letzten zugänglichen Bilanz machte die Bio Company 2010 rund 750.000 Euro Jahresüberschuss. Im Jahr davor waren es rund 111.000 Euro. Die Kette begann im Jahr 1999 mit einem Laden in Berlin-Charlottenburg. Auch Löhne auf Hartz-IV-Niveau trugen wohl zum rasanten Wachstum bei. Anfang 2013 will man mehr als 30 Läden haben, vor allem im Osten Deutschlands. Berlin, Hamburg, Dresden und Potsdam sind die bisherigen Standorte. Das Unternehmen betont auch, dass die Ruhezeiten für Beschäftigte eingehalten werden, Urlaub, Pausen und Überstunden entsprechend dem Tarifvertrag. Eine genaue Nachfrage per Mail zur Gehaltsstruktur beantwortet die Pressesprecherin lediglich mit der Angabe des Stundenlohns. Ich darf Ihnen Folgendes mitteilen. Unser Bruttostundenlohn für angestellte Verkäuferinnen und Verkäufer außer Aushilfen beginnt bundesweit bei 9,18 Euro pro Stunde. Dies gilt seit 1.2.2012. Genaue Angaben über den Anteil und Stundenlohn der Aushilfen will das Unternehmen nicht machen. Bei Recherchen in einer Filiale des Unternehmens in Berlin-Schöneberg beschreibt die Marktleiterin ihre Belegschaft. Von 24 Beschäftigten arbeiten 16 als Festangestellte, der Rest sind Aushilfen und Putzkräfte. Aushilfen sind im Einzelhandel durchweg schlechter bezahlt als Festangestellte. Janette Dumann von Verdi Landesverband Berlin spricht von Dumpinglöhnen bei Bio Company zwischen 7,50 Euro und 10,50 Euro brutto. Chef Georg Kaiser ist gegen die Kritik der Gewerkschaft und der Medien nicht gerichtlich vorgegangen. Ja, Tarif ist ja ein Standard, der für tarifgebundene Unternehmen gilt. Und wenn man sagt, man lehnt sich an, dann stellen wir doch große Diskrepanzen fest. Stundenlöhne, die deutlich unter Tarif liegen. Für ausgebildete Kräfte muss man rechnen 13 Euro in der Stunde. Und wir sehen in der Biobranche Stundenentgelte, die unter 10 liegen. Wenn man jetzt noch berücksichtigt, dass das für 37 bis 38 Stunden in der Woche gilt, dort aber länger gearbeitet wird für ein festes Monatsentgelt, dann stimmt natürlich die Stundenrelation noch weniger, also geht noch negativer aus für die Biobranche. Ja, es sind schon Ketten, aus denen wir das hören, dass Arbeitsverträge so etwas beinhalten. Ja. Ulrich Dalibor. Sie werden in jedem Discounter für den jeweils billigsten Artikel von Mehl, Zucker, Mineralwasser, Butter, Milch und so weiter das Gleiche bezahlen. Wenn hingegen eher das Produkt im Vordergrund steht, weil es neu ist oder einen besonderen Nutzen verspricht, dreht Aldi Süd an der Preisschraube. Gleiches gilt für Artikel, die schwerer vergleichbar sind. Mit ihnen wird das Geld verdient. Besonders lukrativ sind zum Beispiel Bio-Artikel und die zweimal wöchentlich angepriesenen Aktionsartikel. So urteilt der frühere Aldi-Bereichsleiter Andreas Straub in seinem Enthüllungsbuch Aldi – einfach billig über den Discounter. Insider schätzen die durchschnittliche Gewinnmarge, also die Differenz zwischen Einkaufs- und Verkaufspreis beim Discounter, auf 5%. Bei Bioprodukten soll sie zwischen 20% und 50% liegen. Diese Gewinnmargen sind der Firma Aldi zugesandt worden. Der Discounter will sich nicht dazu äußern. Die Hälfte des Gesamtumsatzes mit Bio-Lebensmitteln wird in Deutschland mit Importen gemacht. Dabei ermöglichen Bioprodukte aus Mittelamerika, Osteuropa und China höhere Profite. Im Ausland sind die Löhne niedriger, im Inland die Preise aber hoch. Das bestätigt auch Dr. Alexander Gerber vom Bundesverband der ökologischen Lebensmittelwirtschaft. Zum Teil ist es tatsächlich so, dass die Margen dort höher sind, beziehungsweise man umgekehrt sagen muss, man kann Produkte aus dem Ausland billiger einkaufen. Ich kann Ihnen Beispiele nennen. Der Buchweizen, der hier in Deutschland angebaut wird, ist doppelt so teuer, wie wenn ich ihn aus China beziehe. An der Schaufensterscheibe leuchtet ein knallbuntes Comic-Plakat. Junge Leute besetzen und blockieren einen riesigen Braunkohlebagger. Eine Einladung zum Klimacamp im Rheinland. Das Plakat klebt an einem Schaufenster eines Bioladens in Köln-Ehrenfeld, einer Filiale von Deutschlands größter Bio-Supermarktkette Dents Biomarkt. Der Laden ist ca. 400 Quadratmeter groß. Um kurz nach 13 Uhr an einem Wochentag arbeiten 4 Mitarbeiter im Laden. 2 an der Brottheke mit Bistro, ein Mann sitzt an der Kasse, einer sortiert Weinflaschen. Der Laden erinnert an einen Discounter. Einfache Deckenverkleidung, kein aufwendiges Design, keine frische Theke. Das Hackfleisch ist eingeschweißt. Neben der Kasse locken auch Krimi- und Bestsellerliteratur. In der Tageszeitung Die Welt kritisieren Kölner Beschäftigte der Bio-Kette im Frühjahr 2012 die Arbeitsbedingungen. Zitat: Eine Angestellte sagt, in den letzten 2 Jahren habe der Stress deutlich zugenommen. Mittlerweile könnten die Pausenzeiten oft nicht mehr eingehalten werden. Eine andere berichtet, das Lohnniveau liege sehr deutlich unter dem Tarif. Je nach Eingruppierung betrage der Abstand 4 Euro. Das Unternehmen gibt an, im bundesweiten Durchschnitt verdiene eine Vollzeitkraft knapp über 10 Euro und damit im Schnitt meist über Tariflohnniveau. Auch der Einkaufsrabatt für Mitarbeiter müsse für eine Beurteilung der Lohnhöhe eingerechnet werden. Die von der Zeitung Die Welt befragten Angestellten in den Kölner Filialen äußern dagegen, sie würden keinen einzigen Dance-Mitarbeiter kennen, der über Tarif verdient. Eine der beiden arbeitet schon seit 6 Jahren im Unternehmen. Alle Mitarbeiter, egal ob gelernt oder ungelernt, erhielten einen Stundenlohn von 9,50 Euro, sagt sie. Der Tariflohn für eine typische Einzelhandelskraft beträgt in Nordrhein-Westfalen 12 Euro. Dieser Kundin ist das egal. Was wissen Sie darüber? Ich weiß gar nichts darüber. Ist Ihnen das wichtig? Mir sind viele Dinge wichtig auf der Welt, aber sagen wir mal, dass ich jetzt den totalen Fokus darauf hätte und sage, ich muss jetzt unbedingt wissen, wie diese... Na klar, ich meine, man kauft teuer für teures Geld Biosachen, dann wird man sich natürlich freuen, wenn die Arbeitsbedingungen auch stimmen. Was würden Sie fordern, Tariflohn? Ich kann Ihnen über andere Themen was erzählen, aber darüber relativ wenig. Dance Biomarkt. Wir haben ein Gefühl für das Beste. Aus der Bilanz von Dance Biomarkt aus dem Jahr 2010. In diesem oben beschriebenen Markt konnte sich daher die Dance Biomarkt im abgelaufenen Jahr mit großem Erfolg behaupten. Der Jahresüberschuss liegt bei 1.136.000 Euro und hat sich damit gegenüber dem Vorjahr um 133% verbessert. Dance Biomarkt gestattet keine Aufnahmen in seinen Bioläden. Es existiert kein Betriebsrat. Fragen zu den Arbeitsbedingungen wurden Dance zugeschickt. 2 Interviewtermine hat die Pressestelle kurzfristig abgesagt. Das Angebot eines neuen Termins blieb unbeantwortet. Soul is dead. Die Alternativband Embryo, gegründet 1969. Die Krautrocker spielen regelmäßig auf Festen des Bioladens Momo. Bevor man den 500 Quadratmeter großen Bio-Supermarkt in der Altstadt von Bonn-Beuel betritt, muss man eine 2,5 Meter hohe Pinnwand mit Posterbotschaften passieren. Unter dem scheinheiligen Mäntelchen, den Welthunger zu bekämpfen, greifen Konzerne in die Evolution ein. Wer Waren billig, also unter Wert, einkaufen will, nimmt in Kauf, dass Menschen dafür unter Wert behandelt werden. Und zwar auch hier bei uns. Wenn man bei Momo reinkommt, muss man nicht rechts rum, wie sonst in anderen Läden geführt wird, sondern man muss links rum reingehen. Tatsächlich gehen die großen Wanduhren verkehrt herum. Linksdrehend wird die Zeit angezeigt. Im Jahr 2013 feiert Momo seinen 30. Geburtstag. Im Jahr 1983 gründeten angehende Lehrer das Links-Alternativo-Kollektiv. Damals war Bio noch ein Teil der Alternativszene. Zum Laden gehörten seinerzeit ein 40 Quadratmeter großer Bioladen und ein 30 Quadratmeter großer Infoladen. Man konnte halt damals nicht mal schnell was googeln, sondern es war da richtig Recherche angesagt, um Informationen zu bekommen, die man im Alltag halt nicht bekommt. Und so gab es verschiedene Gruppen, die da ihre Projekte dargestellt haben, ob jetzt Nicaragua, Dritte Welt, Frauenbewegung, Polizeistaat, Überwachungsstaat. Es war nicht selbstverständlich, ohne Grundsatzdiskussion ein Brot zu kaufen. Und wer eine ganze Kiste Wasser kaufen wollte, musste schon mal bis in den Keller gehen und sie sich selber holen. Alles andere wäre einer Ausbeutung des Proletariats gleichzustellen gewesen. Safrangelb leuchtet der Kautschukboden des Ladens. getaucht in weiches Licht. Hier knallen nicht die Spots und das Blaulicht der Bioketten, die alles frischer machen soll. Rechts ein verpachtetes Bistro, eine riesige Vereinsfahne des FC Barcelona an der Wand. Am Eingang befindet sich die gehobene Weinecke, dann die lange Brot- und Käsetheke. Ganz hinten im Laden befindet sich eine bizarre Installation. An die Tiefkühltruhen mit Fertigpizza und Nasi Goreng, alles Bio natürlich, wurde eine Spielritterburg für Kinder angedockt. Mit der Warnung, dass die Tiefkühlabdeckungen keine Spielflächen sind. Kinder- und Tiefkühlkost. Die ungesunde Produktkoppelung schlechthin. Ja, Tiefkühl ist nicht so unser Steckenpferd. Vegetiert hier so ein wenig hin und Obst und Gemüse ist eigentlich das Herz des Landes. Das sind hier 15 Meter Regale, Obst und Gemüse, die Hälfte gekühlt. An der Schilderfarbe sieht man regional oder Ausland, gelbe Schilder regional, grüne Schilder Ausland, rote Schilder ist ein Sonderpreis, da muss man dann genauer gucken. Eine 3 Meter große Pappmaché-Möhre ziert den Gemüsestand. Daneben ein Plakat. Wir haben den Benzinverbrauch dieses Brokkoli deutlich reduziert. Naturkost aus der Region. Im Laden stößt man immer wieder auf Tipps zum richtigen und falschen Konsum. Beispielsweise lässt sich Zucker ersetzen durch Stärke aus Blättern. Neben der Kasse hängt ein Klassiker, der Jute statt Plastikbeutel. Ja, wir haben auf jeden Fall unsere Grenzen, wobei die weniger mit dem Produkt selber als mit dem Hersteller des Produktes zu tun haben. Dass wenn jetzt ein konventioneller Hersteller denkt, er müsste jetzt auch mal in Bio machen, weil der Markt wächst, boomt, man verspricht sich Gewinne davon, dann ist uns das nicht seriös genug. Also es müsste dann schon einer der alten Pioniere kommen und sagen, ich muss das jetzt so machen, so wie Ende der 80er Samba, der Schokoaufstrich von Rapunzel, die Szene revolutionierte und schließlich die Kunden uns aufs Dach gestiegen sind, weil wir verweigerten, dieses Produkt zu listen. Und es gab da also auch schon den Schritt, dass es da nicht mehr ging. Ohne Samba, also einen vorrangig aus Zucker bestehenden Schokoladenaufstrich zu listen. Ne? Transport ist überhaupt Thema, dass jetzt irgendwie Flugware im Winter Trauben Südafrika hier für ökologisch bewusste Verbraucher in den nördlichen Industrienationen. Das ist ja schon witzig. Verantwortlich für die Arbeitsplätze sind die Bioverbände, die auch die Qualität der Lebensmittel garantieren. Dazu gehören beispielsweise Bioland und Demeter. Da gibt es in der Regel zwar Verbände, die sich darum kümmern, Bio-Label zu fordern und nach vorne zu bringen und Kriterien aufzulegen. Franz Josef Müllenberg, Vorsitzender der Gewerkschaft Nahrung, Gaststätten und Genuss. Aber in der Regel haben diese Verbände keine, wie wir es nennen, sozialpolitische Verantwortung, erklären sich für nicht zuständig. Das sind Verbände des ökologischen Landbaus, die also keine Tarifverträge abschließen. Und was die Verarbeitung angeht, haben wir es natürlich in den letzten Jahren immer wieder versucht, aber haben, das sagen meine Kolleginnen und Kollegen, mir immer wieder Absagen erhalten. Ja, wir stehen hier im Hanftal. Man hört den Vögeln zu bei uns. Wir haben hier ein sehr schönes Tal am Rande des Westerwaldes, im Norden vom Westerwald. Und wir bewirtschaften hier einen Biobetrieb, der sich überwiegend mit der Milchproduktion beschäftigt. Seit 23 Jahren arbeitet Bernd Schmitz als Bauer. Sein Hof liegt im Hanftal am Rand des Westerwaldes bei Hennef, der südlichsten Ecke von Nordrhein-Westfalen. Für die ökologische Landwirtschaft hat er sich 2005 entschieden. Seine 45 Milchkühe sollen weder Gentechnik noch Chemie im Futter haben. Finanziell hat sich das gelohnt. Ich stehe mich heute mit diesen Voraussetzungen, die ich habe, besser da. Man muss sagen, ich habe konsequent keine Milchmengen gesteigert. Ich habe sogar andersrum gemacht. Meine Kühe melken heute im Schnitt 1500 Kilogramm weniger als vor der Umstellung. Dafür setze ich aber wesentlich weniger zugekauftes Futter ein. Wir haben kleine strukturierte Flächen. Für mich entscheidend ist, ich kann keinen Wettbewerb fahren zu Weltmarktpreisen. Und das fast ausschließlich auf dem Betrieb erzeugte Futter ist eine entscheidende Grundlage für eine Wirtschaftlichkeit einer Milchproduktion auf dem Betrieb. Der Bundesverband Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft zählte im Jahr 2012 genau 23.096 landwirtschaftliche Biobetriebe. Eine Steigerung zum Vorjahr von rund 2,5%. Es gibt Vergleichsuntersuchungen des Bundesministeriums, bei dem die Betriebe so ein Einkommen haben, das circa bei 35.000 Euro liegt. Und das ist etwas höher als das vergleichbare Einkommen der konventionellen Betriebe, die eher unter 30.000 liegen. Dr. Alexander Gerber, Agraringenieur und Geschäftsführer des Bundesverbandes der ökologischen Lebensmittelwirtschaft, dem Dachverband der Biobranche. Wir können sagen, dass der Arbeitsaufwand im Biobetrieb, also im landwirtschaftlichen Betrieb, etwa ein Drittel höher ist als im vergleichbaren konventionellen Betrieb. Es gibt Untersuchungen des Landwirtschaftsministeriums, aus denen hervorgeht, dass in Biobetrieben eben etwa ein Drittel mehr Beschäftigte tätig sind als im vergleichbaren konventionellen Betrieb. Nur die Hälfte der Ökobetriebe sind in den Anbauverbänden organisiert. Für die Arbeitskräfte gilt kein Tarifvertrag. Die ökologische Landwirtschaft beschäftigt auch Saisonkräfte aus dem Ausland, wie zum Beispiel bei der Spargelernte im Rheinland oder beim Gurkenpflücken in Westfalen. Der Unterschied bei uns ist, wir kalkulieren so stark, wie es eben nur geht, vom Bauern an aufwärts. Das ist unsere Art der Kalkulation. Das heißt, wir sagen, wir müssen den Bauern einen bestimmten fairen Preis bezahlen. Im konventionellen Bereich werden die Landwirte, die Milch produzieren, leider mit dem Rest abgespeist. Im Februar 2013 kostet ein Liter homogenisierte Milch beim Discounter um die 50 Cent, Frischmilch um die 79 Cent. Aldi bietet Bio-Frischmilch schon ab 89 Cent an. In Bioketten kostet der Liter um 99 Cent. Ein Liter Vollmilch bei der Upländer Bauernmolkerei kostet 1,09 Euro. Ich finde, dass Bio nicht unbedingt Supermarktware ist. Wir halten es auch so, dass es auf keinen Fall da, wo wir vermarkten, in den Discount geht. Viele Hersteller von Bio-Lebensmitteln betonen, dass sie Tarif angelehnt oder sogar Tarif zahlen. Dazu zählen beispielsweise der Safthersteller Völkel oder die Firma Demeter. Trotzdem haben die allermeisten Hersteller keinen Tarifvertrag abgeschlossen. Es gibt schon Grenzen, denke ich. Es liegt ja in unserer Hand, an der Präsentation zum Beispiel zu arbeiten. Früher haben wir zu jedem Produkt wirklich gestanden und haben es auch vorher probiert. Heute bei 6.000 Artikeln geht das einfach nicht mehr und wir orientieren uns natürlich auch an Kundenwünschen. Diese Bio-Verbände sind zunächst einmal Verbände, die die Kriterien festlegen, was das nachhaltige Wirtschaften angeht, was Qualitätsstandards angeht. Um soziale Qualitätsstandards kümmern die sich nicht, weil Betriebsverfassung in der Regel nicht angewendet wird, Tarifverträge nicht bestehen und bestimmte Rechte, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zum Beispiel aufgrund von Tarifverträgen haben oder aufgrund von bestehenden gewählten Betriebsräten haben, können nicht wahrgenommen werden. Beschäftigte haben kein Mitbestimmungsrecht, wenn sie keinen Betriebsrat haben. Mitbestimmungsrecht beispielsweise, wenn es um Arbeitszeitgestaltung geht. Weiling gehört zu den führenden Großhändlern für Bio-Lebensmittel in Deutschland. Gleichzeitig vertreibt die Firma aus Coesfeld eigene Lebensmittel für spezielle Bioläden. Chef und Gründer des Unternehmens ist Bernd Weiling. Das ist ein sogenanntes Feng Shui-Beet, das also positive Energien für die Mitarbeiter hier, die im Lager tätig sind, produziert. Und es scheint zu funktionieren. Wir haben also auch mit unseren Lagermitarbeitern, mit unseren Fahrern eine rundum gute Stimmung. Also nehmen wir mal 1993, da haben wir 11.000 Euro Gewinn gemacht. 2003 689, 2007 1,7 Millionen. 2011 haben wir 1 Million Gewinn gemacht und wir werden in diesem Jahr bei rund 1,5 plus liegen. Die Firma vertreibt auch eine eigene Fairtrade-Marke. Der Bananenanbau in der Dominikanischen Republik fördert eine Schule auf der Karibikinsel. Raul Schäfer-Gröbel schätzt seinen Großhändler wegen der günstigen Geschäftsbedingungen und wegen seiner Verlässlichkeit. Wir sind im Großen Außenhandelsverband als Unternehmen organisiert. Und über diese Konstellation sind wir dann immer informiert, wie die Tarifsituation ist und wir zahlen diese Tarife. Wir haben einen Betriebsrat. Der Betriebsrat ist aber gewerkschaftsunabhängig. Firmen, die mit den Gewerkschaften einen Tarifvertrag abschließen, müssen nicht nur Tariflohn zahlen, es geht auch um Mitbestimmungsrechte. Ein starker Betriebsrat wird zum Beispiel auch über die Möglichkeit von Überstunden mitentscheiden. Die Betriebsratsvorsitzende bei Weiling, Monika Abel, betont im Gespräch offen, dass beispielsweise die Gesetze zu Überstunden unpraktisch seien. Wenn man sich da jetzt an das geschriebene Wort halten würde in jedem Fall, dann wäre es wahrscheinlich auch fast schon unmöglich, den Betrieb überhaupt aufrechtzuerhalten. So sehe ich es jedenfalls. Ich meine, es ist im Grunde klar, die Sachen müssen raus und zwar an dem Tag, wo sie bestellt werden. Der Salat muss geliefert werden, sonst ist er am nächsten Tag welk. Und wenn der Kunde den Salat bestellt hat, soll er den auch kriegen. Also muss so lange gemacht werden, bis der letzte Salat verladen ist. Monika Abel ist eine gewerkschaftsunabhängige Betriebsrätin. Also kein Mitglied bei Verdi, der stärksten Gewerkschaft im Einzelhandel. Ihr Vorgänger arbeitet heute als Pressesprecher des Unternehmens. Die Gewerkschaft Verdi beklagt die Arbeitsbelastung der Lagerbeschäftigten und der Fahrer. Das Unternehmen versuche, einen größeren Einfluss von Verdi zu verhindern. Es findet sich trotz intensiver Versuche kein Mitarbeiter, der aussagen will. Das Unternehmen betont, dass alle gesetzlichen Bestimmungen zu Überstunden eingehalten werden. Also dieser Feng Shui-Mensch kommt alle 4 Monate zu uns ins Haus, geht am Sonntag durchs Gebäude zu einer Zeit, wo keine Mitarbeiter da sind. Ja, schaut sich alles genau an, wo eventuell etwas Feng Shui-mäßig positiv verändert werden könnte. Wir sprechen auch darüber, wenn es mal in der Kommunikation nicht so gut läuft, muss man manchmal einfach nur den Tisch ein bisschen verändern. Ist nicht zu glauben, ich habe es ja auch nicht geglaubt, aber es funktioniert. Wenn das jemand hier einen Betriebsrat gründen möchte, ich habe da gar kein Problem mit. Vielleicht wäre es sogar für mich einfacher, als dass ich mich hier mit 30, sag mal, Knallköpfen rumschlagen muss. Und so hätte ich einen Betriebsrat als Ansprechpartner. Das wäre vielleicht sogar besser. Aber will keiner. Also ich finde auch, es ist nicht nötig. Ne? Es gibt ja keine Struktur, die einem hier dazu zwingt, zu sagen, so geht's nicht. Im Gegenteil, ne? Es ist ein Paradies hier, es ist eine Insel. Auf dieser Insel arbeitet auch Sandra Muss. Gerade steht sie hinter der Brottheke. Also gerade habe ich Mehl gemahlen. Das machen wir hier mit unserer Mühle. Und ja, wir haben, als wir umgezogen sind, hierher auch gesagt, wir brauchen eine Brotschneidemaschine. Das hatten wir früher auch nicht. Und das wird von den Kunden auch sehr angenommen. Sandra Muss arbeitet bei Momo. Sie hat Rechtsanwaltsgehilfin gelernt. Dann wurde sie Kneipptrainerin und Ernährungsberaterin. Den Bioladen kannte sie schon seit ihrem Abitur. Ehemalige Lehrer haben den Laden gegründet. Momo versucht noch sehr, sehr viel, soweit es geht, das Urtümliche so zu bewahren. Jetzt haben wir natürlich aufgrund der Größe des Ladens müssen wir Auszugsmehl auch anbieten. Aber wir haben das Mehl in der untersten Ecke. Wir haben auch den Zucker in der untersten Ecke, preisen aber den Honig dick an. Also versuchen, das einfach unter dem Vollwertbewusstsein zu führen, haben aber auch die Artikel, die der Kunde im Convenience-Bereich auch gerne haben möchte. Und welcher Kuchen darf sein? Der Apfelkuchen, der Apfelrosine. Apfelrosine, ja, wir haben hier den Apfelbraun Betty, aber das, ich bin auch nicht Apfelsine. Also mein Arbeitsalltag ist ganz gemischt. Ich mache alles sehr gerne, das heißt jetzt Brottheke, Kasse, Trockenware einräumen, Gemüse und Obst bin ich nicht so oft. Raul und Uli haben eine sehr, sehr kollegiale Umgangsweise, da ist kein Hierarchiedenken in der Form, dass da irgendwelcher Druck ausgeübt wird. Also es ist einfach, also ich kann von mir aus sagen, ich fühle mich hier sehr, sehr gut aufgehoben und bin sehr zufrieden. Wenn ich daran denke, dass ich für 4 Mark gearbeitet habe und heute kriegt der Azubi um die 8 Euro oder so, oder wer hier einsteigt, fängt mit 8,50 Euro brutto an, das ist natürlich kein Traumgehalt, aber dafür bieten wir einfach auch noch andere Dinge hier. Also neben der besseren Besetzung, die das Arbeitsklima unheimlich fördert, Selbstverantwortung und natürlich auch ein wachsendes Gehalt mit den Jahren, und verschiedene soziale Absicherungen, die da noch zukommen. Rentenansparmöglichkeiten, gibt es verschiedene Momo-Modelle, die sich an der Betriebszugehörigkeit orientieren, wo es kräftige Zuschüsse noch gibt von mir, nicht nur vom Staat, sondern auch von mir. Und einen sehr hohen Einkaufsrabatt für die Produkte hier. Heute Vormittag war ein Dienst, da waren 10 Momos im Laden, wuselten, da waren wir mehr als die Kunden. Damit? mein kleiner Selbstbetrug gerade. Ja, man kann durch Aushilfen die Stoßzeiten anders besetzen, sodass die Besetzung vom Personal insgesamt geringer ist. Das ist bei uns halt nicht so. Aber das gehört zu unseren Inhalten, dass eben der Mensch an erster Stelle steht. Und ich will hier keinen für 3 Stunden antanzen lassen, sondern man arbeitet hier seine 8 Stunden, entweder früh oder spät. Und auch wenn jetzt in der Mittagszeit nicht gerade 10 Leute im Laden sein müssten, sie sind dann da. Und insgesamt habe ich 30 Angestellte. Wir haben aber keine Aushilfen beim Momo. Wir haben nur Festanstellungen zwischen 20 und 50 Stunden. Unser Lohnniveau geht auch schon in Richtung 13 Euro inzwischen. Mit unserer neuen Altersversorgung sind wir vielleicht sogar schon bei 14 Euro teilweise. Ne? Wobei eben da klar unterschieden wird, wie lange bin ich im Betrieb. Nach 10 Jahren hat man dann die volle Vergünstigung. Das Einstiegsgehalt liegt rund 30% unter dem Tarifmonatslohn des Einzelhandels in Nordrhein-Westfalen. So genau weiß ich das jetzt auch nicht. Wir liegen so bei 150.000 Gewinn im Jahr in Euro. Von dem Gewinn muss ich ja sämtliche Investitionen bezahlen, die mehr als 200 Euro kosten. Jede neue Kühltruhe und so weiter. Ich muss mich selber finanzieren aus dem Gewinn. So haben wir uns jetzt einen 6-stelligen Rücklage ansparen können. Viele Kunden kaufen bei uns Produkte. Der Einkaufswagen ist hochvoll und ich würde wenig davon als gesund bezeichnen. Also wir haben zum Beispiel auch Fertiggerichte, wo Zucker drin ist und wo Auszugsmehl drin ist. Das hat zwar dann noch den Bio-Anspruch, weil die Anbaubedingungen natürlich besser sind, aber das, was dem Menschen dazu beiträgt, auch gesund zu bleiben, ist diesen Produkten wieder entzogen. Und für viele ist das so eine Alibi-Funktion. Ich habe es im Bioladen gekauft. Wirklich ein Vorteil für sich hat er in dem Moment nicht so. Also wir befinden uns jetzt hier mitten im Laden, im Trockensortiment, kurz vor der Mopo, also die Molkereiprodukte. Der Laden an sich hat knapp 1100 Quadratmeter und ist ein Vollsortiment. Das heißt, wir haben auch eine frische Theke, Bereich mit Frischfleisch, Frischwurst und Käse. Haben einen sehr, sehr hohen Kundenstrom. Deshalb haben wir hier auch einen sehr großen Mittagstisch. Also ich habe einen riesen Bistro-Bereich, wo auch viele Büroleute tagsüber sich vernünftig und gesund ernähren möchten. Thomas Schendl arbeitet als Marktleiter bei der bundesweiten Biokette Basic. Seine Filiale liegt in der Kölner City am Zülpicher Platz. Der Laden ist auch für Bioketten sehr groß, mit 1100 Quadratmetern rund doppelt so groß wie der Durchschnitt. Im Eingangsbereich leuchten Poster mit Naturfotografie. Eine einsame Eiche vor wolkenlosem Himmel. Darunter die Zeile Basic für alle. Das ist indische Möhrensuppe mit Kokos. Dann diese herzhafte Kartoffelgulasch. Rahmwürste mit Petersilienkartoffeln und einmal Spaghetti Bolognese vegetarisch. Ich bin die Ramona Klein, komme aus Köln, bin 23 Jahre alt, bin gelernte Bäckerei-Fachverkäuferin und ich bin sehr zufrieden mit meinem Job. Also es ist schon ziemlich viel, auch gerade im Bioladen. Ne? Da gibt es verschiedene Sorten von Dinkel, Roggen, Weizen, eine große Auswahl bestimmt von fast 120 Broten, dann verschiedene Backwaren. Ramona Klein arbeitet direkt am Eingang des Biomarktes. Sie verkauft Brot, Brötchen, Gebäck und bedient mit 1 bis 2 Kolleginnen im großen Bistro, das Mittagstisch und Kaffee und Kuchen anbietet. Vor ihrem Job bei der Biokette hat sie in einer kleinen Bäckerei gearbeitet. Da war weniger zu tun. Ja, schon. Das ist halt mal Laufkundschaft, muss ich sagen. Ne? Mit den Leuten, die man mittlerweile kennt, man weiß, ach, mit denen kann man mal 5 Minuten quatschen, wenn man gerade Zeit hat, und mit den anderen Leuten halt leider nicht. Das ist im kleinen Betrieb wieder anders. Da kommen die Leute vorbei, kommen ihr Kaffee trinken und ein Stück Kuchen essen, da kann man mehr erzählen, da ist auch vielleicht was weniger los als hier. Ist ganz okay. Ist okay, ich kann mich nicht beschweren. Mehr will Ramona Klein nicht zu ihrem Gehalt sagen. Die Basic-Pressestelle bestätigt später auf Anfrage, dass der Einzelhandelstariflohn von gut 12 Euro brutto in der Stunde gezahlt wird. Die Biokette Basic hat in Nordrhein-Westfalen 7 Filialen mit rund 280 Mitarbeitern, zumeist Fachkräfte. An Tarif angelehnt, also wir zahlen nicht unter Tarif hier in Nordrhein-Westfalen in keiner Position, die mir eigentlich bekannt ist. Alex Lebert, Assistent der Basic Regionalleitung West. 400 Euro Kräfte haben wir, also Aushilfen 400 Euro Kräfte, halt 8 Euro Mindeststundenlohn zahlen wir in jedem Falle. was im Konventionellen auch nicht überall die Tagesordnung ist, sage ich mal. Die Außerhilfenquote ist bei uns gering, also wir haben mehr wie 10% auf keinen Fall der Mitarbeiter an Aushilfen. Bio-Supermärkte zielen laut dem Fachmagazin Bio-Welt auf einen Mindestumsatz von 5.000 Euro im Monat pro Quadratmeter. Thomas Röb, Handelsexperte an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, schätzt, dass ein Supermarkt im Schnitt rund 3.500 Euro pro Quadratmeter macht. Bei Aldi sollen es nach dieser Expertenmeinung rund 9.000 Euro sein. Topläden im Bio-Bereich bringen es auf 7.000 Euro pro Quadratmeter. Die große Filiale von Basic am Zülpicher Platz in Köln dürfte eher auf 6.000 Euro zu schätzen sein. Die Marktleitung spricht von einem sehr großen Kundenstrom. Der Laden ist doppelt so groß wie der Durchschnitt. Beim Bio-Supermarkt Momo in Bonn-Beuel müssen die Mitarbeiter in einem Laden von 500 Quadratmetern mit rund 4.000 Stunden geschätzte 3,5 Millionen Euro Umsatz bewältigen. Bei Basic in Köln müssen die Beschäftigten in einem Laden von rund 1.100 Quadratmetern mit ca. 3.000 Arbeitsstunden geschätzte 6,6 Millionen Umsatz im Jahr bewältigen. Die Basic-Beschäftigten müssen also mit rund einem Drittel weniger Personal als die Momos auskommen und dabei auch noch geschätzte 90% mehr Umsatz bewältigen. Und das auf einer doppelt so großen Verkaufsfläche. Die umsatzschwachen Zeiten, zum Beispiel Vormittage und frühe Nachmittage mitten in der Woche, sind bei dem Bioladen Momo stark besetzt. Bioketten fahren in umsatzschwächeren Zeiten ihr Personal zurück. Wir leben hier mitten im Kapitalismus und ich bin Kapitalist, aber es ist wie mit Zement, das kommt doch an, was man daraus macht. Kapitalist zu sein heißt ja nicht Schwein zu sein. Also ich war noch nie gegen Kapitalismus, weil ich habe ja gesehen, was der Sozialismus da brachte. Aber das heißt jetzt ja nicht, dass ich mit Nahrungsmitteln spekuliere, ne? Zum Beispiel, das sind Schweinereien. Ein Hinweis, wie man mit den genetisch gesteuerten Unterschiedlichkeiten umgeht, ist im Zwischenhirnbereich. Schwinge dich ein auf die Frequenz des anderen, auf die Bedürfniswelt des anderen, der sich jetzt gerade aufregen will und aufregt, ganz ehrlich und echt, der einen roten Kopf bekommt. Schwinge dich darauf ein. Zeige, dass du sein Unterstützer, zumindest der bist, der ihn versteht. Und dann sagen sie, was? In meinem Laden haben sie 3 angefaulte Tomaten bekommen. Das kann nicht wahr sein. Da werde ich sofort prüfen, wer da dahin. Das ist ja ungeheuer. Und dann sagt Rot, dann sagt dieser Mensch, der zwischenhirn gesteuert ist, zu ihnen, naja, also so schlimm war es nun auch wieder nicht. Nein, also ich... Und dann wird es sich beruhigen. Dann kriegt das plötzlich eine tiefere Frequenz. Viele Unternehmen der Biobranche haben in den Boomjahren von 2005 bis 2009 glänzende Geschäfte gemacht. Das geht aus der Branchenanalyse die Bilanz der Boomjahre des Wirtschaftsmagazins Bio-Welt hervor. Knapp 500 Jahresabschlüsse der wichtigsten Branchenakteure aus den Jahren 2005 bis 2009 wurden hinsichtlich der Eigenkapitalquoten und der Gesamtkapitalrendite untersucht. So wiesen 2005 15% der untersuchten Biohersteller eine Eigenkapitalquote von mehr als 40% auf. 2009 waren es bereits 39% der Biohersteller. Die Geschäfte vieler Biohersteller liefen auch im Vergleich überdurchschnittlich gut. So lag die durchschnittliche Eigenkapitalquote für diesen Zeitraum laut Institut für Mittelstandsforschung aus Bonn für große Unternehmen bei 27%, für kleinere Unternehmen bei rund 20%. Ein ähnliches Bild zeigte sich bei der Analyse der Ertragssituation. 34% der Hersteller wiesen eine Gesamtkapitalrendite von 10% oder höher aus. Das sind bessere Zahlen als bei vielen der größten deutschen Familienunternehmen. Laut einer Untersuchung des Bundesverbandes der deutschen Industrie erzielten die größten deutschen Familienunternehmen in diesem Zeitraum eine Gesamtkapitalrendite von 6-8%. Es färbte sich die Wiese grün, ich saß an allen Hecken blühen, sah täglich neue Kräuter, den Himmel mild und heiter. Die ersten Läden gab es Anfang der 70er Jahre. Unter anderem gab es auch einen makrobiotischen Laden in Münster. Da stand dran, 10 Uhr geöffnet. Dann, wenn sie dann um 11 Uhr da waren, hatten sie vielleicht Glück, dass sie dann reinkommen konnten. Bernd Weiling, Firmenchef des Bio-Großhändlers Weiling. Es war zum erheblichen Teil relativ luschig. Also da stand der Kunde absolut nicht im Mittelpunkt, sondern die Idee, die Ideologie. Was ich sag. Der Laden selber war eigentlich ein Projekt. Es nannte sich Projekt Momo im Rahmen einer Diplomarbeit. Selbstständiges Arbeiten, kollektives Arbeiten. Es war sogar erstrebenswert, damals keinen Gewinn zu erwirtschaften. Wobei uns das eigentlich gut getan hätte, ein bisschen Rücklagen zu haben, aber galt da doch als unseriös in der Szene. Das Kollektiv umfasste 15 Mitglieder. Jeder musste eine Einlage von 500 Mark bezahlen. Es gab nur gleichberechtigte Mitglieder. Inspiriert wurde alles, so Momo Raul, vom theoretischen Sozialismus. Aufstieg und Niedergang der Alternativbewegung lasse sich dabei zeitlich kaum voneinander trennen. So der Historiker Arndt Neumann in seinem Buch »Kleine geile Firmen – Alternativprojekte zwischen Revolte und Management«. Da es der Alternativbewegung entgegen des eigenen Anspruchs nicht einmal ansatzweise gelang, die kapitalistische Eigentumsordnung zu verändern, waren die einzelnen Kollektive gezwungen, auf dem Markt mit konventionellen Unternehmen zu konkurrieren. Zugleich verfügten sie meist nur über ein sehr geringes Startkapital. Unter diesen Bedingungen konnten viele Alternativprojekte nur durch die Sammlung von Spenden und vor allem durch einen immensen Arbeitseinsatz der Kollektivmitglieder überleben. Angesichts der angespannten ökonomischen Situation rückte die Notwendigkeit einer effizienten Arbeitsorganisation immer mehr in den Vordergrund. Der erste Bioladen wurde 1972 in Hamburg gegründet. 1980 sind es rund 300 Geschäfte. 1985 gibt es bereits 1200 bis 1500 Naturkostläden, kaum einer von ihnen größer als 100 Quadratmeter. Plötzlich ist Stillstand. Manche Läden kommen in finanzielle Schwierigkeiten. Im Jahr 1985 hören 80 Betreiber auf. Gleichzeitig bieten die ersten Supermärkte Bio-Lebensmittel an. Die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 1986 führt zu einem neuen Run auf die Bioläden. Die erste deutsche BSE-Kuh im Dezember 2000 lässt die Umsätze ansteigen. Heute gibt es rund 2700 Bioläden in Deutschland. Der grundlegende Widerspruch von Alternativprojekten besteht darin, dass alle Mitglieder zugleich Lohnarbeiter und Unternehmer sind. Es besteht praktisch ein ökonomischer und politischer Zwang zur permanenten Identifikation mit der Arbeit. Angesichts der finanziellen Misere der meisten Alternativprojekte könnten die Beschäftigten vielfach noch nicht einmal die tarifliche Entlohnung fordern, da dies die ökonomische Existenz des Kollektivs gefährden würde. Wenn man die Entlohnung der einzelnen Arbeitskräfte sieht, dann muss man hier auch deutlich differenzieren. Der Eigentümer bzw. Betreiber der Landwirtschaft, der hat ein etwas überdurchschnittliches Einkommen gehabt, aber das wurde eben auch erwirtschaftet mit einer Vielzahl von freiwilligen Helfern, die diese Form der Landwirtschaft unterstützt haben. Professor Ulrich Hamm, Agrarökonom, Uni Kassel. Es gab also zu der Zeit zum Beispiel, wo ich studiert habe, gab es die Situation, dass man auf konventionellen Landwirtschaftsbetrieben durchaus hohe Entgelte für Praktika bekommen hat. Die wurden zum Teil relativ gut bezahlt. Ich habe also über 500 D-Mark pro Monat bekommen, was damals viel Geld war. Und auf dem Biolandbaubetrieb war die Nachfrage nach Praktikumsstellen dermaßen groß, dass man da froh war, wenn man Kost und Logis bekommen hat. So dominieren in der Biowelt nicht die Rollen von Unternehmer und Arbeitnehmer. Im grünen Bereich dient ein arbeitnehmender Unternehmer mit untertariflichem Gehalt dem Produkt. Das gute Produkt rechtfertigt den niedrigen Lohn. Alternativen Bioläden ging es auch um Kollektivität und Selbstbestimmung. Niedrige Löhne und Mehrarbeit dienten diesen Idealen. Dabei rechtfertigte auch das bessere Produkt die schlechteren Arbeitsbedingungen. Diese Alternativwirtschaft kannte weder Tarifverträge noch Betriebsräte oder starke Gewerkschaften. Heute können Bio-Supermarktketten diese Tradition nutzen, um ihre Gewinne zu steigern. So wurde die alternative Biobranche der 70er Jahre zum neuen Vorreiter von prekären Beschäftigungsverhältnissen. Im Jahr 2010 arbeitete nach einer Untersuchung der Universität Duisburg fast jeder vierte Beschäftigte im Niedriglohnbereich mit einem Stundenlohn von unter 9,18 Euro brutto. Christina Gronski, 46 Jahre, arbeitet als Marktleiterin einer Filiale der Bio-Supermarktkette Bio-Kompanie in Berlin-Schöneberg. Die studierte Quereinsteigerin begann 2005 bei der Kette. Weltverbesserung, das war ein Motiv. Auf alle Fälle. Also es ist ja so, wenn man seinen Arbeitstag beginnt, hat man ja ganz hochwertige und gesunde Lebensmittel in den Händen. Wenn ich also ungespritzte Paprika habe, ja, also das ist ja auch für mich als Arbeitnehmer erstmal schön zu wissen, ich habe biologisch angebautes Gemüse, mit dem ich arbeite. Es hat eine hohe Qualität. Man müsste jetzt wissen, was genau ist jetzt Tarif bei dieser Marktgröße mit der Anzahl der Mitarbeiter. Das ist ja gestaffelt, nicht? Ich müsste nachgucken, wo da eigentlich der tarifliche Lohn angesetzt wäre, ne? Das ist mir jetzt ehrlich gesagt nicht bekannt und ich habe das auch nie nachgeguckt, muss ich wirklich sagen. Es war mir egal. Wie wird wohl ein zwischenhirngesteuerter Mensch aus seiner genetischen Steuerung, aus seiner Akzentuierung heraus Tennis spielen? In diesem Schnellen, in diesem Emotionalen, in diesem Rekordlustigen. Reinhauen, umhauen, abhauen. So wird ein Ass nach dem anderen geschossen und drüben entstehen vielleicht Tränen oder zumindest eine Unlust, das so weiter mitzumachen. Also, was macht dann Rot? Was macht dann dieser zwischenhirngesteuerte Mensch? Der sagt dann, also, so, da bekomme ich Migräne. Es geht um Gewinnen. Es ist ein Spiel, wo es Sieger und Verlierer gibt. Und ich möchte auf der Gewinnerseite sein. Der lange Weg, der vor uns liegt, führt Schritt für Schritt ins Paradies. Früher gehörte in der alternativen Bio-Szene die Selbstausbeutung zum Alltag. Heute malen viele Bio-Unternehmer ihren knallharten Kapitalismus grün an. Ins Paradies. Schritt für Schritt ins Paradies. Grüner Profit. Die Biobranche zwischen Alternativrevolte und Dumpingkapitalismus. Ein Feature von Peter Kessen. Es sprachen Jean-Paul Beck, Axel Gottschick, Bernd Hahn, Hildegard Meyer und Frauke Pullmann. Technische Realisation Gerd Nisken. Regieassistenz Ute Welteroth. Regie Rolf Meyer. Redaktion Frank-Christian Starke. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2013. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.